Wolfgang Dabernick, wieder eine gute Idee gehabt, zum zweiten Mal Radeln für einen guten Zweck mit Michi Kurz und Radlwolf. Was ist geplant? Ja, wir haben wieder geplant, eben am 4. September, Sonntag, dem 4. September, das Radeln für den guten Zweck durchzuführen. Das ist eine Radtour für jedermann auf die Mautner Alm, also vom Hauptplatz Mauten auf die Mautner Alm. Es ist jeder eingeladen, mit E-Bike oder normalen Bike dort hinauf zu radeln. Und wir machen da so eine kleine Mittelzeitwertung. Und die freiwilligen Spenden kommen da immer einen guten Zweck zugute. Heuer machen wir das für den Simon Guckenberger. Das ist ein Kötscherer, der ist seit Geburt im Rollstuhl, ist sehr brav in der Schule, sportlich sehr aktiv, im Winter Monoski, im Sommer ein bisschen mit dem Handbike. Bogenschießen tut er auch schon. Ihn wollen wir heuer mit diesen freiwilligen Spenden unterstützen. Ja, neben mir sitzt auch der Simon. Wo wirst du dir dieses Rennen ansehen? Ja, ich glaube oben beim Ziel, also oben auf der Alm schon. Du wohnst ja da Richtung Glas, wie kommst du da hinauf? Na, ich habe einen elektrischen Rollstuhl und dann geht das vielleicht da. Michi Kurz, wie sieht jetzt die Strecke aus? Ja, das ist der Start in Mauten, da geht es zuerst die Blöckenstraße rauf aufs Asphalt, dann Abzweigung rauf die Forststraße zur Mautner Alm, das sind insgesamt gute 10 Kilometer mit ca. 800 Höhenmetern ein Aufstieg. Du in der guten Trainingszeit, ja in Kürze ist auch der Dolomitenmann, welche Zeit fährst du da, dass sich auch die anderen, die Hobbyfahrer etwas vorstellen können? Ja, letztes Jahr bin ich schnell gefahren, das ist 45 Minuten, aber ich weiß nicht, ob ich es heuer auch wieder so angehe. Es ist ja Mittelzeitbewerb, aber natürlich misst man sich mit Kollegen und Freunden und das wird automatisch dann teilweise zum Rennen. Als relativ untrainierter komme ich in einer Viertelstunde mit einem E-Bike hinauf. Ja, das ist gut machbar. Also mit einem E-Bike in einer Stunde ist überhaupt kein Thema. Also wenn man wenig fährt, also länger wie eineinhalb Stunden fährt man mit einem E-Bike sicher nicht. Ja, zum Abschluss noch einmal Radlwolf. Wenn jemand mitmachen will, wohin soll er sich wenden? Er hat die Möglichkeit, eine Voranmeldung auf radlwolf.aon.at zu machen oder eine halbe Stunde vorm Start im Mauten direkt beim Start. Also 4. September hier in Mauten der Start und hier ist eben die Möglichkeit mit Nachnennungen. Los geht's dann um 9.30 Uhr.